Erster Abia wurde im 18. Jahr von König Jerobeam, König von Juda. Zweiter, er regierte 3 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha. Es gab Krieg. Dritter Abia hatte 400.000 Soldaten. Jerobeam hatte 800.000 Soldaten. Sie bereiteten den Kampf vor. Vierter Abia stand auf dem Berg Zemarim. Er rief Jerobeam und ganz Israel zu. Fünfter, Gott gab David und seinen Söhnen das Recht über Israel. Das ist sicher. Sechster, aber Jerobeam war ein Diener von Salomo. Er kämpfte gegen seinen Herrn. Siebter, schlechte Männer halfen Jerobeam. Rehabeam war jung und schwach. Er stoppte sie nicht. Achter, ihr habt viele Soldaten und goldene Kälber. Ihr denkt, ihr seid stark. Neunter, ihr habt Gottes Priester weggeschickt. Ihr habt eigene Priester für falsche Götter gemacht. Zehnter, aber unser Gott ist der Herr. Wir bleiben bei ihm. Unsere Priester arbeiten. Elfter, sie bringen Gott jeden Morgen und Abend Opfer. Wir folgen den Regeln von Gott. Zwölfter, Gott ist unser Anführer. Kämpft nicht gegen Gott. Ihr werdet nicht gewinnen. 13. Jerobeam schickte Soldaten in den Rücken von Juda. Er wollte sie umzingeln. 14. Juda sah den Angriff von vorne und hinten. Sie riefen laut zu Gott. 15. Die Männer von Juda schrien laut. Da besiegte Gott Jerobeam und ganz Israel. 16. Die Israeliten liefen vor Juda weg. Gott gab Juda den Sieg über sie. 17. Abia und seine Soldaten besiegten sie. 500.000 Männer aus Israel starben im Kampf. 18. Juda gewann den Krieg. Sie vertrauten auf den Gott von ihren Vätern. 19. Abia jagte Jerobeam. Er nahm die Städte Bethel, Jesana und Ephron ein. 20. Jerobeam wurde nicht mehr stark. Später schlug Gott ihn und er starb. 21. Abia wurde mächtig. Er hatte 14 Frauen, 22 Söhne und 16 Töchter. 22. Die anderen Taten von Abia stehen im Buch vom Propheten Iddo. 23. Abia starb. Sein Sohn Esa wurde König. Das Land hatte 10 Jahre Ruhe.